Wir sind durch Stadt und Land gereist und an den tiefsten Fluss durchschwommen. Haben die halbe Welt umrundet und sind doch zu nichts gekommen. Haben die höchsten Berge überwunden, sind durch Feuer, sind durch Eis. Und nun stehen wir endlich am Ziel und warten auf den Preis. Doch was wir uns erhofft haben, wird nie in Erfüllung gehen. Das wahre Glück, nach dem wir suchen, kann es so nicht geben. Das wahre Glück ist hier, in dem Moment. Und nur wer tief in sich hineinsieht, der wird es erkennen. Wie lange irrten wir schon umher auf dem Weg zur Weisheit? Vollkommene Weisheit, und wir noch nicht sind, vielleicht noch nicht bereit. Doch wir gehen weiter Schritt für Schritt, unsere Liebe treibt uns an.